them. The Golden Temple. You are Nature One. You are Nature One. You are Nature One. You are the Golden Temple. And now, listen to Tillman Woman. We'll be right back. We'll be right back.

We'll be right back. Willkommen niemals mehr zurück. Geradeaus ist unser Glück. Morgen ist alles anders. Wir werden anders sein.